Homunculus ist lediglich das aus Spätantike und Mittelalter überlieferte Symbol eines Wunschtraums der Menschheit, Leben künstlich zu erschaffen. Ist es ein Wunschtraum oder sollte ich heute eher sagen, ein Albtraum? Goethe wusste nur zu gut, dass Leben sukzessiv durch Organisation entsteht, so war für ihn auch Morphologie gleichbedeutend mit Morphogenese. Doch wir wollen nicht bei Goethe verweilen, sondern die Frage nach der Möglichkeit zur Erzeugung künstlichen Lebens vor den Hintergrund unserer Zeit, einer Ära der Biotechnologie, stellen. Homunculus als solcher wird sich dabei ad absurdum führen. Die der Idee zugrunde liegende Frage nach der Erzeugung künstlichen Lebens im Laboratorium wird jedoch in neuem Licht erscheinen. Was ist Leben? Für unser Thema scheint dies eine Kardinalfrage zu sein. Es wird sich jedoch herausstellen, dass es nicht einmal eine gute Frage ist. Sie ist zu allgemein. Die Antwort kann daher nur wenig aufschlussreich sein. Die Fähigkeit zu leben teilt der Mensch mit vielen Organismen, zum Beispiel mit dem Elefanten, der Kröte oder dem Rosenstock, den Hefezellen im Brotteig, mit den Amöben und den Bakterien. Wollten wir mehr über den Begriff Leben erfahren, so müssten wir von den verschiedenen Erscheinungsformen des Lebens abstrahieren und versuchen, nur solche Eigenschaften aufzuzählen, die für den Lebensprozess als solchen unabdingbar sind. Von den vielen Merkmalen, die für den Menschen typisch sind, etwa zu essen, zu atmen, sich fortzupflanzen, sich zu bewegen, Schmerz und Freude, Angst und Lust zu empfinden, zu sprechen, zu lernen, zu denken, sich selbst zu reflektieren, treffen nur wenige auf das Bakterium zu. Die Träger der Eigenschaft Leben, die Lebewesen, sind zu mannigfaltig in ihren Merkmalen, als dass eine allgemeine Definition des Begriffs Leben uns auch nur den Hauch einer Vorstellung vom Wunder der Vielfalt geben könnte, die sich in diesem Begriff vereint. Welche Eigenschaften sind denn unabdingbar, damit aus Nicht-Leben Leben wird? Auch diese Frage ist nicht leicht zu beantworten, weil es eben keinen eindeutigen Übergang vom Nichtleben zum Leben gibt. Unsere Sprache kennt nur die Verneinung für das, was vor dem Leben liegt. Tod ist nur das, was einmal gelebt hat. Der Übergang vom unbelebten zum belebten Zustand spiegelt sich heute noch in der Existenz von Zwischenstufen wider. Betrachten wir die Viren. Für den Molekularbiologen stellen sie einfach Molekülkomplexe dar, deren detaillierte Zusammensetzung in vielen Fällen schon genauestens bekannt ist und die man folglich, im Prinzip wenigstens, im Laboratorium synthetisieren könnte. Die Viren lassen sich unter geeigneten Bedingungen ebenso wie andere, mehr oder weniger große Moleküle kristallisieren. In dieser Form unterscheiden sie sich in nichts von den Mineralkörpern. Andererseits entfalten sie im Wirtsorganismus Eigenschaften, die sonst nur bei echten Lebewesen anzutreffen sind. Sie vermehren sich durch Selbstreproduktion, besitzen einen Stoffwechsel, auch wenn sie dazu die Maschinerie der Wirtszelle in Anspruch nehmen müssen. Sie adaptieren durch Mutation an Umweltveränderungen. Kurz, sie leben, wachsen und breiten sich aus, oft so ungestüm, dass der Wirtsorganismus daran zugrunde geht. Würde unsere Frage nach der Möglichkeit der Erzeugung von Leben im Laboratorium lediglich Systeme beinhalten, die sich durch Stoffwechsel, Selbstreproduktion und Mutagenität ausweisen, so könnten wir sie einfach mit Ja beantworten. Mit diesen Überlegungen haben wir bereits drei essentielle Eigenschaften kennengelernt, die für die Fähigkeit zu leben unabdingbar sind. Selbstreproduktivität, ohne diese ginge nach jeder Generation die für den betreffenden Lebenszustand spezifische Information, der Bauplan des Lebewesens, verloren. Mutagenität, ohne diese wäre die Information erst gar nicht zustande gekommen und eine Anpassung an eine sich verändernde Umwelt ausgeschlossen. Metabolismus, gleichbedeutend mit Energieumschlag. Ohne diesen würde das System, entsprechend dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, spontan in einen stabilen und kaum noch veränderbaren materiellen Gleichgewichtszustand übergehen. Erwin Schrödinger, der Begründer der Wellenmechanik, hat diesen treffend als den Zustand des Todes bezeichnet. In dieser Aufzählung ist bereits ein Schlüsselbegriff gefallen. Information. Seit den 50er Jahren wissen wir, dass die Information für den Bauplan eines Lebewesens in einem Riesenmolekül wie in einem Schriftsatz niedergelegt ist. Dieses Riesenmolekül, Desoxyribonukleinsäure, Englisch Deoxyribonucleic Acid gleich DNA oder DNA, ist der Erbsatz, der von Generation zu Generation übermittelt wird und der die Ausbildung oder Ontogenese eines neuen Lebewesens instruiert. Der genetische Schriftsatz macht von 4 Symbolen Gebrauch. In der Abkürzung ihrer chemischen Bezeichnung lauten sie A, T, G und C. Sie können sich durch chemische Verknüpfung zu Codewörtern, zu Wortsequenzen und schließlich mit Hilfe einer Interpunktion zu Sätzen der genetischen Sprache verbinden. Ein solcher Satz, das Gen, wird übersetzt in eine Funktionalstruktur, das Proteinmolekül, das seinerseits als Katalysator einen Reaktionsbefehl ausführt oder als Steuereinheit eine funktionale Anweisung gibt. Die gesamte Maschinerie einer Zelle, die bei dieser Informationsabrufung, Übersetzung und Funktionsregelung mitwirkt, ist im genetischen Schriftsatz kodiert. Diese erst in den letzten 3 Jahrzehnten erworbene Erkenntnis scheint uns einer Lösung des Problems künstliches Leben schon recht nahe zu bringen. Wir brauchten eigentlich nur den Bauplan, das heißt das DNA-Molekül, zu synthetisieren, um daraus im geeigneten Milieu ein Lebewesen entstehen zu lassen. Hier jedoch sehen wir uns zugleich dem Henne-Ei-Problem gegenüber. Angenommen, wir hätten dieses DNA-Molekül zur Verfügung. Dann könnten wir es ohne die in diesem Molekül kodierte, komplexe, enzymatische Maschinerie des Reproduktions- und Übersetzungsapparates noch nicht lesen und übersetzen. Doch sollten wir uns jetzt an die Viren erinnern. Vielleicht kann man sich, wie die Viren, behelfen, indem man einen natürlichen Wirtsorganismus benutzt. Letztlich geschieht es so in der modernen Gentechnologie. Doch sind wir mit einem so kühnen Gedankensprung der Wirklichkeit ein wenig zu weit vorausgeeilt. Wir müssen uns zunächst noch mit der Komplexität der Baupläne auseinandersetzen. Schon bei den kleinsten autonomen Lebewesen, zum Beispiel den Kolibakterien, besteht der genetische Schriftsatz aus einigen Millionen Symbolen. Das entspricht einem über 1000 Seiten starken Buch, etwa dem Zauberberg von Thomas Mann. Die Reproduktionszeit des Kolibakteriums beträgt lediglich 20 Minuten. Wohlgemerkt, in dieser unglaublich kurzen Zeitspanne wird der gesamte genetische Schriftsatz gelesen und es werden sämtliche für die Reproduktion wesentlichen Syntheseanweisungen minutiös ausgeführt. Der Erbsatz des Menschen ist etwa 1000-mal so groß. Er entspricht also einer gut ausgestatteten Bibliothek. Außerdem ist der Mechanismus der Informationsverarbeitung viel komplizierter. Zur einfachen Reproduktion der Gene tritt noch ein geregelter Austausch von Informationen zwischen weiblichem und männlichem Erbsatz, der so gesteuert ist, dass in den Nachkommen jeweils wieder die vollständige genetische Information vorliegt, zu der beide Elternteile in einer von vornherein nicht festgelegten bzw. in einer von uns nicht durchschaubaren Weise anteilig beitragen. Bei der Suche nach Mechanismus und Instrumentarium für einen Austausch von Erbmaterial in molekularem Maßstab werden wir unmittelbar mit einem wesentlichen Aspekt des Komplexitätsproblems konfrontiert. Wie lässt sich in einem nach Millionen oder gar Milliarden von Symbolen zählenden Schriftsatz ein bestimmter Abschnitt genau lokalisieren, gezielt herausschneiden und wieder einsetzen. Wüsste man dies, so könnte man beispielsweise defekte Gene durch intakte ersetzen. In Analogie zur Organtransplantation gäbe es dann eine Gentransplantation. Man könnte auch Gene im Wirtsorganismus einschleusen und diese veranlassen, bestimmte Genprodukte in großen Mengen anzufertigen. Oder Pflanzen könnten dazu gebracht werden, hochwertige Proteine en gros zu produzieren. Die Antwort auf die Frage nach einer Lokalisation und Manipulation von Genen führt uns direkt ins Szenario der heutigen Gentechnologie, die ich eine konservative Gentechnologie nennen möchte. Ein Gen ist von molekularer Dimension und damit ständig der Wärmebewegung unterworfen. Einen bestimmten Genabschnitt gezielt herauszuschneiden, stellte sich zunächst als eine schier hoffnungslos komplizierte Aufgabe dar. Doch offensichtlich hat ja die Natur dieses Problem vor Jahrmilliarden bereits gelöst. Wie sonst wohl wäre eine rekombinative Vererbung möglich, bei der einzelne Genabschnitte zwischen männlichem und weiblichem Genom ausgetauscht werden und bei der am Ende stets ein kompletter Schriftsatz wieder erscheint. Heute wissen wir, dass die Natur über einen ganzen Satz von enzymatischen Schneidegeräten verfügt. Jedes einzelne dieser Enzyme ist mit einem spezifischen Erkennungszeichen ausgerüstet, mit dessen Hilfe es den ihm zugeordneten Genabschnitt exakt lokalisiert. Der Mensch brauchte diese Werkzeuge für eine Gentechnologie nicht zu erfinden. Er musste sie nur auffinden. Die Entdeckung der sogenannten Restriktionsenzyme durch Werner Arber und Hamilton Smith sowie die erste Kartografierung spezifischer Erkennungszeichen für Genabschnitte durch Daniel Nathans war die Geburtsstunde der heutigen Gentechnologie. Ohne diese entscheidende Entdeckung stände man den Problemen einer Genchirurgie nach wie vor hilflos gegenüber. Und, dieser Tatsache wurde man sich erst allmählich bewusst, man hatte ein natürliches Werkzeug in die Hand bekommen. Die Gefahr, dass man damit unbewusst Missbrauch treiben könnte, dass etwa beim Schneiden der Gensätze wieder natürliche, unkontrollierbare Produkte entstehen könnten, lässt sich bei Beachtung einiger Vorsichtsmaßregeln weitgehend ausschließen. Die Natur hat dies alles längst durchgespielt. Natürlich war man sich von Anfang an sehr wohl darüber im Klaren, dass man mit diesem Instrumentarium der Natur nicht etwa sorglos und unkontrolliert umgehen dürfe. Jeder von uns weiß, dass man mit Streichhölzern auch nicht einfach in einer Ölraffinerie herumspielt. Im Labor müssen Versuchsobjekte und Bedingungen stets so gewählt werden, dass eventuelle Entgleisungen unter Kontrolle bleiben. Je tiefer der Einblick in die zugrunde liegenden Mechanismen der konservativen Gentechnologie war, umso klarer wurde es, dass die Chancen möglicher Entgleisungen relativ klein sind und dass diese zu Beginn weit überschätzt worden waren. Das Prinzip der konservativen Gentechnologie lässt sich folgendermaßen umreißen. Restriktionsenzyme erkennen ein bestimmtes Sequenzmuster der DNA und können so den Doppelstrang gezielt auftrennen und in kleinere Abschnitte zerlegen. In den meisten Fällen erfolgt die Auftrennung so, dass an den Schnittstellen Haftenden mit definierter Bausteinsequenz überstehen. Sofern das nicht der Fall ist, muss man solche Haftenden an die Schnittstelle ansynthetisieren. Über das gesamte Genom ist eine größere Zahl verschiedener Erkennungsmuster verteilt. Ja, jeder Gensatz ist von Natur aus mit einem vollständigen Restriktionsplan ausgestattet. Schneidet man einen bestimmten Abschnitt aus einem Donorstrang heraus, so lässt sich dieser an der gleichen Stelle eines Akzeptorstranges, aus dem das entsprechende Stück zuvor herausgetrennt wurde, einsetzen. An den Schnittstellen passen die Haftenden komplementär zueinander und können dann mit Hilfe eines Enzyms, einer sogenannten Ligase, chemisch verknüpft werden. Das für derartige Operationen erforderliche Repertoire von Restriktionsenzymen ist heute in gereinigter Form im Handel erhältlich und wird in vielen Laboratorien bereits routinemäßig eingesetzt. Die Erfolge dieser Technologie sind längst manifest. Menschliches Insulin, von Kolizellen produziert, ist bereits auf dem Markt. Gentechnologisch hergestelltes menschliches Interferon ist in klinischer Erprobung. Wachstumshormone wie auch Regelsubstanzen des Immunsystems, sogenannte Lymphokine, folgen. Manifest ist vor allem aber der Gewinn an neuer Erkenntnis. Erst mit Hilfe dieser neuen Technologie konnte ein Durchbruch in der Erforschung der Organisation des Genoms höherer Zellen sowie der Struktur und Funktion unseres Immunsystems erzielt werden. Zelltransformation und Tumorentstehung können nunmehr bis ins molekulare Detail hinein verfolgt werden. Die Lokalisierung und Übertragung von genetischen Bauplänen, Grundlage der konservativen Gentechnologie, spiegelt nur einen Teilaspekt des Komplexitätsproblems der Molekularbiologie wider. Jedes Gen repräsentiert eine Funktionseinheit, die optimal an ihren Zweck im Gesamtgefüge der Lebensordnung angepasst ist. Mit welchen Dimensionen des Komplexitätsproblems wir es hier zu tun haben, wird uns erst bewusst, wenn wir die Menge sämtlicher alternativer Symbolsequenzen, die aus einem einzigen Gen durch bloße Vertauschung der Symbole entstehen, ins Kalkül ziehen. Die Zahl der Symbole in der Sequenz, die wir als Gen bezeichnen, übersteigt selten die Größenordnung 1000. Allein bei einer Genlänge von 1000 Symbolen, jeder der 1000 Positionen ist eins der vier Symbole A, T, G oder C zugeordnet, gibt es 4 hoch 1000 alternative Anordnungen gleicher Länge. Diese Zahl ist unvorstellbar. Daran ändert sich auch nichts, wenn wir sie ins Dezimalsystem übersetzen, wo sie dann etwa 10 hoch 600 lautet, eine 1 mit 600 Nullen. Wir besitzen einfach keinerlei Vorstellungsvermögen für derartig große Zahlen. Die Physiker können heute den gesamten Materiegehalt des Universums abschätzen. Er ist das Äquivalent von nur etwa 10 hoch 74 der genannten Gene. Das Alter des Universums beträgt nicht einmal 10 hoch 18 Sekunden. Selbst wenn die gesamte Materie des Universums von Beginn an, das heißt vom Urknall an, dazu benutzt worden wäre, ausschließlich Gene der genannten Länge zu produzieren, und wenn diese Gene innerhalb jeder Sekunde abgebaut und in veränderter Sequenz wieder aufgebaut würden, so hätten von den 10 hoch 600 möglichen lediglich der verschwindende Bruchteil von 10 hoch 92 verschiedenen Sequenzen durchprobiert werden können. Dieses Zahlendilemma wird wiederholt als Grund dafür angeführt, dass Leben nicht auf unserem Planeten, sondern irgendwo im Universum entstanden sein müsse. Das Massenverhältnis Universum-Erde beträgt aber nur 10 hoch 28, was gegenüber der erwähnten Diskrepanz der Größenordnung absolut vernachlässigbar ist. Aus diesem spektakulären Zahlenmissverhältnis lässt sich allein der Schluss ziehen, dass Gene, die eine optimale Funktionseinheit repräsentieren, nicht per Zufall, sondern in einem auf das Optimum ausgerichteten, zielstrebigen Prozess entstanden sind. Dem Biologen unserer Tage muss das Postulat einer Zielstrebigkeit als Häresie erscheinen. Wäre es so, dann hätte es aber eine verlockende Konsequenz. Ließe sich die Gesetzmäßigkeit finden, die einer solchen Zielstrebigkeit zugrunde liegt, so müsste es möglich sein, mit ihrer Hilfe den Prozess im Laboratorium nachzuvollziehen. Das Ziel einer evolutiven Gentechnologie wäre damit in greifbare Nähe gerückt. Evolutive Gentechnologie, das bedeutet synthetische Genbaupläne und deren Übersetzungsprodukte einer gewünschten Funktion optimal anpassen. Die Natur hat schließlich dieses Werk vollbracht, wenn auch in einem Laboratorium von planetarischem Ausmaß und in einer nach Millionen oder gar Milliarden Jahren zählenden Zeitspanne. Wenn es uns gelingt, das Prinzip einer zielgerichteten Evolution aufzuklären und mit dem so gewonnenen Wissen unter Einsatz der uns zur Verfügung stehenden natürlichen molekularen Werkzeuge steuernd einzugreifen, so besteht wohl Aussicht, die räumlichen und zeitlichen Dimensionen des Optimierungsprozesses auf Laboratoriumsmaßstäbe zu komprimieren. Angesichts der hyperastronomischen Größenordnungen, wie sie in den alternativen Sequenzanordnungen der Gene zum Ausdruck kommen, ist es wichtig, einen geeigneten Raum zur Darstellung der Mannigfaltigkeit individueller Sequenzen zu finden. Der dreidimensionale Raum ist selbst bei kosmischen Abmessungen dazu offensichtlich nicht geeignet. Dazu kommt, dass sich in einem solchen Raum die Nachbarschaftsverhältnisse einander verwandter Sequenzen nicht korrekt wiedergeben lassen. Dennoch lässt sich eine Anordnung finden, in der alle Nachbarschaftsverhältnisse korrekt erfüllt werden können. Man braucht dazu allerdings einen n-dimensionalen Raum, wobei n gerade der Zahl der Positionen der betrachteten Sequenz entspricht. Wir nennen diesen Raum den Sequenzraum. Das Konzept geht auf Ingo Rechenberg zurück. Betrachten wir eine gegebene Ausgangssequenz und nehmen wir aus Gründen der Einfachheit an, dass jede der N-Positionen nur mit einem von zwei Symbolen, zum Beispiel 0 oder 1, besetzt sein kann. Unsere Computer beispielsweise kodieren ihre Informationen in einem solchen binären Schema. Dann gibt es N verschiedene Sequenzen, in denen wir jeweils an einer der N-Positionen ein Symbol abgeändert wurde. Also statt 0, 1 oder umgekehrt. Diese N-Sequenzen, das sind die möglichen N-Einfehlermutanten, ordnen wir auf N-Achsen im Abstand 1 von der Ausgangssequenz an. Diese N-Achsen definieren das Koordinatensystem, das Koordinatenkreuz eines n-dimensionalen Raumes. Wäre n gleich 3, hätten wir es also mit einem Code-Triplet zu tun, so wäre es der uns geläufige dreidimensionale Raum mit seinen drei Achsen, beispielsweise x, y und z. Alles Weitere erfolgt nun zwangsläufig. Die n-Punkte werden so miteinander verbunden, dass ein n-dimensionaler Würfel entsteht. Dabei muss man jeweils zwei Punkte über einen gemeinsamen neuen Knotenpunkt miteinander verbinden. Das Ganze ist nicht so leicht vorstellbar. Aber am besten nimmt man einen Bleistift zur Hand und probiert es selber am Kubus aus. Die drei Achsenpunkte ergeben dann jeweils drei Kubusflächen, die sich schließlich in den zum Ausgangspunkt diametral gelegenen Endpunkt vereinigen lassen. Die acht Eckpunkte eines Kubus repräsentieren dann erstens die Ausgangssequenz, zweitens drei Einfehlermutanten, drittens drei Zweifehlermutanten und viertens eine Dreifehlermutante. Die Abstände zwischen allen Punkten charakterisieren exakt die gegenseitigen Fehlerabstände. Analog ist es im n-dimensionalen Raum. Nur, dass man sich hier das räumlich nicht so ganz einfach mehr vorstellen kann. Es gibt n-Richtungen, also n-Einfehlermutanten mit dem Abstand 1. Dann gibt es n mal n minus 1 halbe Sequenzen mit dem Abstand 2 von der Bezugssequenz. N mal n minus 1 mal n minus 2 Sechstel Paare mit dem Abstand 3 und so weiter. Was gewinnen wir mit einer solchen höherdimensionalen Darstellung? Welchen Vorteil erkaufen wir mit dem Verlust unseres Anschauungsvermögens? Der erste Vorteil wurde bereits erwähnt. Allein in dieser Darstellung werden die Abstandsverhältnisse für den gesamten Raum der Sequenzen korrekt wiedergegeben und damit ein Optimierungs- oder Anpassungsprozess durch zusammenhängende Routen darstellbar. Das ist entscheidend, will man für diesen Optimierungsprozess einen einfachen Algorithmus, eine einfache Verfahrensregel finden. Ein zweiter Vorteil ist, dass trotz der Unermesslichkeit dieses Raumes die Abstände relativ klein bleiben. Bei einer Genlänge von 1000 Symbolen ist der größte Abstand 1000. Dennoch erreicht die Zahl der Knotenpunkte in diesem Sequenzraum die erwähnte, für uns unvorstellbare Größenordnung 10 hoch 600, also eine 1 mit 600 Nullen. Eine Genlänge von 180 Symbolen würde bereits ausreichen, das gesamte Universum Ångström für Ångström abzubilden. Eine Sequenz von nur 23 Positionen wäre ausreichend, die gesamte Erdoberfläche im Quadratmetermaßstab zu kartieren. Man kann in dieser 23-dimensionalen Darstellung jedem Punkt eine Höhenangabe zuordnen. Die so dargestellte Landschaft wäre unvorstellbar bizarr. Der größtmögliche Abstand in diesem Raum wäre 23 Meter. Man ist also an keinem der rund 10 hoch 14 Koordinatenpunkte um mehr als 23 Meter von der Position des höchsten Berges entfernt. Freilich, es ginge um 23 Ecken. Und man könnte sich in den 23 Dimensionen leicht verlieren, nicht minder als in den unermesslichen Weiten auf der Oberfläche unseres Planeten. Die berechtigte Frage lautet nun, bringt es irgendeinen Vorteil, wenn der Abstand klein, dafür aber die Zahl der Dimensionen mäßig groß wird? Für einen nicht zielgerichteten, zufallsgesteuerten Prozess halten sich Vor- und Nachteil die Waage. Das ist aber nicht mehr der Fall, wenn ein Gradient existiert, der den Prozess in eine bestimmte Richtung lenkt. Denken wir an eine Bergtour. Man hat nicht unbedingt ein festes Ziel vor Augen, man will hinauf, das heißt, der Gradient liegt fest. Ist man erst einmal auf einer Passhöhe oder einem Joch angelangt, so versucht man entlang des Grates möglichst viele Gipfel zu erreichen, ohne zwischendurch zu viel an Höhe zu verlieren. Man ist allerdings durch die Eindimensionalität des Grates sehr eingeschränkt. Im n-dimensionalen Raum gestaltet sich ein solcher Prozess sehr viel günstiger. Hier kann man von jedem Punkt aus in n verschiedene Richtungen voranschreiten. Es gibt Pässe verschiedener Ordnung, an denen es in k-Richtung bergauf und in n-k-Richtung bergab geht. Die Konsequenz ist, dass alle Punkte der Landschaft viel stärker miteinander verknüpft sind, dass man leichter aus einer Senke heraus oder von einem Gipfel zum anderen kommt. Hier mag bereits die Parallele zum Optimierungsprozess erkennbar sein. Doch haben wir noch nicht das Prinzip aufgedeckt, das den natürlichen Prozess lenkt und dessen notwendige Existenz wir allein aus der komplexen Realität geschlossen haben. Die komplexen Baupläne des Lebens verdanken ihre Entstehung einem einfachen Bildungsgesetz. Darwins Prinzip der natürlichen Auslese. Über den Inhalt dieses Prinzips war man sich lange im Unklaren. Als eine Betriebsanleitung, die die Entstehung der komplexen Vielfalt der Lebewesen regelt und damit die Realität des Phänomens Lebens lückenlos erklärt, konnte es unmöglich taugen. Ein Prinzip beschreibt nicht den Prozess an sich, sondern das, was in dem Prozess mit reproduzierbarer Regelmäßigkeit wiederkehrt. Damit abstrahiert es von der Wirklichkeit. Zunächst hielt man das Prinzip der natürlichen Auslese für eine bloße Tautologie. Wenn der bestangepasste Typ allein durch die Tatsache des Überlebens charakterisiert ist, dann allerdings bedeutet Survival of the Fittest nichts anderes als Survival of the Survivor. Die Populationsgenetik in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts hat diesen Sachverhalt ins rechte Licht gerückt. Es handelt sich weder um eine Tautologie noch um ein der belebten Materie inhärentes mystisches Axiom. Darwins Prinzip lässt sich als eine Relation formulieren, die als unmittelbare Konsequenz aus der Selbstreproduktion der Lebewesen hervorgeht. Als solche wirkt sie sich im Sinne eindeutiger Selektion nur unter besonderen Voraussetzungen aus, ohne dass das Prinzip damit verletzt wäre. Darwins Prinzip ist kein weltanschauliches Dogma, sondern eine Wenn-Dann-Beziehung, wie viele unserer Naturgesetze. Nur wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, kann das vom Gesetz vorhergesagte Ergebnis eintreten. Dann aber ist diese Konsequenz unausweichlich. Was leistet Darwins Prinzip als Naturgesetz? Seine wesentliche Bedeutung liegt darin, zu zeigen, dass die Zahl der im Evolutionsprozess erscheinenden Gensequenzen stark eingeschränkt ist. Wir hatten von den 10 hoch 600 alternativen Sequenzen eines aus 1000 Symbolen bestehenden Gens gesprochen. Diese Zahl hätte als Wahrscheinlichkeitsmaß nur dann einen Aussagewert, wenn jede der 10 hoch 600 möglichen Alternativen tatsächlich auftreten könnte, wie es der Fall wäre, wenn eine bestimmte Sequenz erwürfelt werden müsste. Gerade das aber wird durch Selektion verhindert bzw. stark eingeschränkt. Das Bemühen, einen in der historischen Wirklichkeit abgelaufenen Prozess, nämlich die Entstehung der Arten, von den ersten Proteinmolekülen bis hin zum Menschen auf die Wirkung eines Prinzips reduzieren zu wollen, ist für ein Verständnis der Natur dieses Prinzips eher hinderlich gewesen. So hat sich auch eine Interpretation eingebürgert, die, wäre sie in ihrer extremen Form richtig, unweigerlich bedeutete, dass die Evolution schon bald in einer Sackgasse gelandet wäre. Diese Interpretation lautet: Selektion ist als deterministischer Prozess unausweichlich, sobald die vorteilhafte Mutante auftritt. Das Erscheinen dieser Mutante ist jedoch vollkommen dem Zufall überlassen. Ein stochastischer Prozess, für den es keinerlei Zielstrebigkeit gibt. Das Problem der großen Zahlen alternativer Sequenzen, das durch das Selektionsprinzip gerade überwunden schien, schliche sich hier wieder zur Hintertür herein. Bei dieser Interpretation müsste der Evolutionsprozess auf einen relativ niedrigen Werthügel zulaufen. Jedem Sprung von dort auf den nächsthöheren Werthügel müsste wiederum ein statistisches Durchspielen aller Alternativen vorangehen. Bedenkt man, dass schließlich der dem optimalen Bauplan entsprechende Wertgipfel nur noch durch Überwindung riesiger Sprungweiten zu erreichen ist, so wird man sich bald von der Hoffnungslosigkeit, auf diese Weise das Ziel erreichen zu können, überzeugen. Die oben gegebene Interpretation des Selektionsprinzips ist jedoch nicht korrekt. Das sieht man besonders deutlich, wenn man dieses auf ein eindeutig definiertes Modell, etwa die Selbstreproduktion der Genbaupläne, anwendet. Man erkennt dann, erstens, dass Mutanten nicht völlig regellos entstehen, sondern aus den in der Verteilung am häufigsten erscheinenden Vorläufern hervorgehen. Zweitens, dass die Frage, welche Vorläufer am häufigsten in der Verteilung vorkommen, wiederum von deren Selektionswert relativ zu dem der optimalen Variante innerhalb der Verteilung abhängt. Drittens, dass Selektionswerte nicht regellos verteilt sind, sondern in zusammenhängenden Regionen angeordnet sind, ähnlich wie die Höhenwerte auf der Erdoberfläche, die sich auch zusammenhängend in Gebirgsregionen und Tiefebenen aufteilen. Und schließlich, viertens, dass diese keineswegs regellose Verteilung der Selektionswerte im n-dimensionalen Sequenzraum der Genbaupläne erscheint, in dem die Abstände klein und alle Wege vielfältig miteinander vernetzt sind. Nach der klassischen Interpretation des Darwinschen Prinzips wäre jeweils nur ein lokaler Gipfel von allen anwesenden Sequenzen besetzt. Das heißt, die ganze Verteilung wäre auf einen Punkt im Sequenzraum konzentriert. Das bedeutet Selektion des Bestangepassten im darwinschen Sinne. Von diesem Punkt aus müsste man versuchen, durch Mutationssprünge einen neuen, höher gelegenen Punkt zu erreichen. Umgekehrt bedeutete Abwesenheit von Selektion eine Verteilung aller Sequenzen auf alle Punkte des Sequenzraums. Da es aber sehr viel mehr Zustandspunkte im Sequenzraum gibt als existierende individuelle Sequenzen, wäre eine solche Verteilung sehr verdünnt. Die meisten Punkte im Sequenzraum wären unbesetzt und die relativ wenigen Punkte, die besetzt wären, wären nur mit jeweils einer einzigen Sequenz besetzt. Das heißt aber, keine Sequenz würde reproduzierbar auftreten. Kein Überleben irgendeiner bestimmten, auch nicht der best angepassten Sequenz. Nach der neuen Theorie finden wir weder das eine noch das andere Verhalten. Selektion bedeutet Kondensation in einer Region des Sequenzraums. Dabei werden viele Punkte des Sequenzraums in einer Bergregion besetzt. Und zwar nur entlang der Grate und Spitzen. Natürlich im n-dimensionalen Raum. In einer so breit gefächerten Verteilung lassen sich leicht neue Pässe zu höheren Gipfeln finden. Wird ein solcher neuer Gipfel gefunden, so schmilzt die ursprüngliche Verteilung zusammen und kondensiert um den neuen Gipfel herum. Zwei Anwendungen der neu gewonnenen Erkenntnisse bieten sich unmittelbar an. Die erste ist in die Vergangenheit gerichtet. Die Genblaupläne, so wie wir sie heute durch Sequenzanalyse in Organismen verschiedener Entwicklungsstufen bestimmen und zueinander in Beziehung setzen können, enthalten Informationen über ihre Evolution, die sich im Sequenzraum quantitativ widerspiegelt. Die Evolution der molekularen Maschinerie der Zellen lässt sich damit bis in früheste Stadien zurückverfolgen. Diese datieren sämtlich innerhalb des Rahmens der zeitlichen Existenz unseres Planeten. Es gibt also historische Zeugnisse dafür, dass Leben sich auf unserem Planeten entwickeln konnte und nicht erst aus dem Universum importiert werden musste. Die zweite Anwendung ist in die Zukunft gerichtet. Die theoretisch und experimentell gesicherten Kenntnisse über die Mechanismen der Evolution der Gene lassen sich gezielt für eine evolutive Gentechnologie ausnutzen. Es scheint, als hätten wir bei unseren Betrachtungen das Homunculus-Problem ganz aus den Augen verloren. Für den Molekularbiologen unserer Tage ist jedoch Homunculus nichts anderes als der künstlich erzeugte aperiodische Kristall eines DNA-Moleküls, das für eine Lebensfunktion kodiert. In der konservativen Gentechnologie geht man von den natürlichen Trägern der Lebensfunktion, zum Beispiel den Genen höherer Organismen, aus, die man durch einen der Natur abgeschauten Kunstgriff auf einen Mikroorganismus überträgt. Da sich ein Mikroorganismus leicht vervielfältigen lässt, kann man das Genprodukt in großen Mengen reproduzierbar herstellen. Der vom Biologen ausgewählte Mikroorganismus ist zwar ein natürliches Lebewesen, doch ist das eingepflanzte Gen nicht natürlicher Bestandteil seines Genoms. Nichtsdestoweniger sind sowohl das erhaltene Produkt als auch die Art seiner Produktion als natürlich zu bezeichnen. Ein molekularer Homunculus wäre ein echtes Kunstprodukt, das Eigenschaften aufweist, die für lebende Organismen charakteristisch sind. Ein solcher könnte nach den oben erläuterten Prinzipien der molekularen Selbstorganisation auch durchaus evolutiv erzeugt werden, also nach den gleichen Prinzipien, wie sie die Natur anwendet, jedoch außerhalb eines lebenden Organismus, etwa in einer Maschine. Das Wesentliche an einer solchen Maschine wäre ihre Programmierbarkeit, sodass sie durch geschickte Ausnutzung unserer Kenntnisse über den Sequenzraum und seine Besetzung den Prozess automatisch in die optimale Richtung lenkt. Im Göttinger Max-Planck-Institut bauen wir zurzeit am Prototyp einer solchen Evolutionsmaschine. Die Theorie zeigt, dass es möglich sein sollte, das Komplexitätsproblem auf Laboratoriumsmaßstäbe zu reduzieren. Aber auch dann hat man es noch immer mit gigantischen Zahlen zu tun, denn die Bewältigung der Komplexität ist die eigentliche Aufgabenstellung der Maschine. Das bedeutet Parallelbehandlung und automatische Registrierung einer sehr großen Zahl individueller Klone, iterative Selektion und computergesteuerte Suche des optimalen Lösungsweges. In Verbindung mit der heute üblichen konservativen Genmultiplikation könnte eine solche Maschine neue Maßstäbe für die Biotechnologie setzen. Andererseits ist man jedoch weit davon entfernt, auf diesem Wege etwa autonome, lebende Systeme zu erzeugen. Das geregelte Zusammenspiel von Tausenden von Genen, wie es im Erscheinungsbild und Funktionsablauf des Lebensprozesses zum Ausdruck kommt, ist auch für den Molekularbiologen unserer Tage noch immer ein Buch mit 7 Siegeln. Die Ergebnisse der Forschung beweisen, dass Leben als ein Naturprinzip, als reproduzierbare Regelmäßigkeit natürlichen Geschehens verstanden werden kann. Die Regularität Leben ist durch Prinzipien charakterisierbar. Die hierdurch gesteuerten materiellen Prozesse lassen sich mathematisch beschreiben und im Laboratorium geordnet nachvollziehen. Dabei stellt sich heraus, dass ein bestimmtes Verhalten aus definierten Rahmenbedingungen hervorgeht, ja aufgrund der Bedingungen unausweichlich ist. Damit wissen wir allerdings noch nicht sehr viel über die realen Spielarten des Lebens, noch über den historischen Prozess der Lebensentstehung. Die Theorie sagt uns lediglich, was möglich, respektive was nicht möglich ist. Theorie bedeutet Abstraktion vom natürlichen Geschehen, Fokussierung auf ein Wenn-Dann-Verhalten. Die für die Entstehung des Lebens maßgeblichen Naturprinzipien gehen aus den bekannten Grundlagen der Physik und Chemie hervor. Nichtsdestoweniger sind sie typisch für das Phänomen Leben und beschreiben ein neuartiges Verhalten, das in Prozessen der unbelebten Welt nicht anzutreffen ist. Leben ist ein Ordnungszustand. Doch ist diese Ordnung zum Unterschied von den dem Physiker und Chemiker geläufigen Gleichgewichtsstrukturen nicht im Detail vorhersagbar. Wachstum und Selektion schließen Instabilitäten ein, in denen molekulare Fluktuationen sich zu makroskopischen Dimensionen aufschaukeln. Dennoch ist die Kausalkette Reproduktion, Wachstum, Selektion, Evolution determiniert, somit vorhersagbar und im Laborversuch nachvollziehbar. Sol Spiegelman in den USA hatte als erster solche Versuche begonnen. Manfred Zumper und Christoph Biebricher in Göttingen haben gezeigt, dass im Laboratorium optimal angepasste Produkte evolutiv nach den Prinzipien der Natur erhalten werden können. Viele Menschen geraten durch die neuen Erkenntnisse der Molekularbiologie in einen Konflikt mit traditionellen Glaubensbegriffen. Sie haben offensichtlich mit dem Begriff Schöpfung schon eine Vorstellung verknüpft, in die eine natürliche Erklärung nicht mehr hineinpasst. Muss aber nicht jede anthropomorphe Vorstellung vermessen sein angesichts der Größe der Schöpfung? Die Naturgesetze selbst sind Teil der Schöpfung. Es gibt in der Geschichte der Naturwissenschaften nicht den geringsten Hinweis dafür, dass Naturgesetze vom Schöpfer je außer Kraft gesetzt worden wären. Wenn immer es so schien, stellte sich sehr bald heraus, dass es allein ein Defizit an Wissen auf unserer Seite, eine mangelnde Kenntnis der Naturgesetze war, die den Widerspruch provoziert hatte. Die Naturprinzipien der Evolution, so wie sie sich heute im Laboratorium testen lassen, sind offensichtlich inhärenter Teil des Schöpfungsmechanismus. sie wissenschaftlich objektiv zu erforschen, damit zu ergründen, was ergründbar ist, und dieses ebenso wie das Nicht-Ergründbare zu respektieren, wäre der Größe und Großartigkeit der Schöpfung allein angemessen. Die Natur ist erforschbar. Einstein hat einmal gesagt, raffiniert ist der Herrgott, aber boshaft ist er nicht. Er gestattet uns, seine Prinzipien zu erkennen. Allerdings nur, wenn wir uns der Mühe des Forschens unterziehen, nur, wenn wir uns vorbehaltlos dem Gebot der Wahrheitssuche unterwerfen. Wissen und Können hat darüber hinaus einen ethischen Aspekt. Darf man das, was man weiß und kann, auch wirklich anwenden? Ja, dürfen wir alles, was erforschbar ist, erforschen? Ist nicht gelegentlich Zurückhaltung angezeigt? Ja, gibt es nicht sogar absolute Tabus? Die Molekularbiologen haben zu Beginn der Ära der Gentechnologie, nämlich in dem Augenblick, als man die Restriktionsenzyme gefunden hatte, mit deren Hilfe sich Gene erst transplantieren lassen, diese Frage gestellt. Auf der Asilomar-Konferenz in Kalifornien sind sie selber zunächst für ein Moratorium eingetreten. Die Handhabung der neuen Technik sollte so lange eingeschränkt bleiben, bis die Fragen nach möglichen Gefahren und Auswirkungen besser beantwortet werden konnten. Anfängliche Befürchtungen ließen sich sehr bald entkräften, vor allem nachdem klar geworden war, dass Genübertragung in der Natur Routine ist. Das Moratorium war schon bald aufgrund neuer Erfahrung überholt. Als man erkannte, welch wertvolle Erkenntnisse zum Beispiel über das Krebsproblem oder über das Immunsystem auf diesem Wege zu gewinnen waren, wurde die Forschung gar intensiviert. Ohne Wissen sind Entscheidungen dieser Art nicht zu fällen. Das Können ist die Drehscheibe zwischen Wissen und Dürfen. Ob etwas möglich ist oder nicht, müssen wir oftmals ausprobieren. Das ist so lange problemlos, als die Konsequenzen des Experiments überschaubar sind. Wissen, Können und Anwendung dessen, was man kann, werden meistens nicht klar auseinandergehalten. In der Öffentlichkeit herrscht darüber große Verwirrung. Die ethische Fragestellung bezieht sich in erster Linie auf das Dürfen. Forschen und Anwenden werden vor allem in der politischen Diskussion oft durcheinandergebracht. Doch wir müssen das, was wir wissen und können, auch anwenden. Sonst können 5 Milliarden Menschen nicht unter menschenwürdigen Bedingungen leben. Es gibt kaum eine Anwendung, die nicht Schäden hinterlässt. Die Frage nach dem Dürfen setzt daher ein sorgfältiges Abwägen von Nutzen und Schaden voraus. Ja, etwas unterlassen kann oftmals den größeren Schaden bedeuten als etwas tun. Um die richtige Entscheidung treffen zu können, müssen wir wissen. Und zwar umso mehr, je weniger wir davon anwenden dürfen. 5 Milliarden Menschen, ob sie es wollen oder nicht, verändern nun einmal die Umwelt. 5 Milliarden Menschen, um zu überleben, zehren an den Energie- und Rohstoffreserven dieser Welt. Das ist eine Hypothek, die wir zukünftigen Generationen hinterlassen und die wir nur dadurch rechtfertigen können, dass wir ihnen auch das Wissen hinterlassen, mit dessen Hilfe sie in einer veränderten Umwelt, ja in einer stetig sich ändernden Umwelt, überleben können. Auf David Hilberts Grabstein auf dem Göttinger Stadtfriedhof sind wie eine Kampfansage an das sterile Ignorabimus die Worte eingemeißelt: Wir müssen wissen, wir werden wissen. Im Forum der Wissenschaft brachten wir heute einen Vortrag von Professor Manfred Eigen, Göttingen, zum Thema Die Evolution des Lebens und menschliche Technik. Professor Eigen erhielt 1967 den Nobelpreis für Chemie und ist Direktor am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie. Zu Beginn der Sendung hörten Sie die Laudatio, die Professor Sackmann am 8. Oktober dieses Jahres in der oberen Rathaushalle gehalten hat. Anlass war die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft der Deutschen Gesellschaft für Biophysik an Professor Eigen. Am kommenden Dienstag bringen wir im Forum der Wissenschaft ein Gespräch über den Forschungsstand bei Feuchtbodensiedlung. Titel der Sendung: Pfahlbauten, die Archäologie der Feuchtbodensiedlungen.